Telekom Münzfernsprecher Flügerstraße 11 an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört noch immer ein orangefarbenes Klappfahrrad, angeschlossen, Unkraut überwuchert, der Marke Mustang, sowie zwei ziemlich runtergerockte Kühlschränke, eine Teppichbodenrolle und ein 17 Zoll Monitor. Auch die Europalette ist in der unmittelbaren Umgebung noch zu sehen. Vielleicht könnte man sie dazu einsetzen, den Müll hier wegzuschaffen. Aber sieht nicht so aus, als wenn die Passanten dazu bereit wären, diese Aufgabe in Angriff zu nehmen. Ansonsten, außer weiterem Müll und einem Haufen zerschlagenen Glas, keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.